Vielleicht eine blöde Frage, aber da passiert ja überhaupt nichts. Was will ich sagen? Jo, ganz schön langweilig, nicht? Ich meine ja nur. Also es war schon spannender um die Zeit in der Sendung. Jetzt läuft die Sendung schon 35 Sekunden und es ist noch gar nichts Lustiges passiert. Überhaupt nicht komisch heute. Jo, die Zeit kriecht nur so dahin, nicht? Machen Sie doch mal. Mach doch mal jemanden Witz. Das ist alles überhaupt nicht witzig. Vielleicht hört man mal den Track wechseln. Jo, mal ein bisschen rumzappen oder wie das heißt. Nicht? Ja. Es geht schon wieder los. Nee, der ist auch nicht gut. Wechseln Sie noch mal. Jetzt passiert was. Nee, das erinnert mich an Arbeit. Machen Sie das wieder aus. Sofort. Keine Ahnung, wenn Sie da spezielle Empfindlichkeiten haben. Wieder der MacHero. Ja, MacHero ist ja nun nicht mein richtiger Name, nicht? Ach so. Das war ja nur mein Deckname für die Operation Reimzma. Eigentlich heiße ich von Alsterwasser. Ja, aber bei der Polizei sind Sie schon, oder? Ja, Kommissarin Antje von Alsterwasser. Frau Alsterwasser, guten Tag. Guten Tag. Willkommen erneut in der in dieses Geticke. Jo, aber ich habe mir das bei Ihnen schon ein bisschen interessanter vorgestellt, eigentlich, nicht? Was ist das Geticke eigentlich? Das klingt wie das Watcher von Bruder Leichtsinn. Wer ist das denn? Das würde es zu weit führen. Jo, aber ich überlege, ob ich nicht wieder gehen soll, weil... Ich stelle nochmal weiter. Das ist doch spannend. Da fließt Wasser eine schräge Ebene runter. Schön. Naja. Also Wasser habe ich zu Hause auch genug, nicht? Haben wir noch ein paar mehr Kanäle in diesem Gerät? Ich guck nochmal. Oh, was habe ich denn jetzt für einen erwischt? Das ist nicht das schnellste, das Gerät. Das macht ja ganz eigenartige Geräusche jetzt. Oh je. Passiert überhaupt nicht. Oh! Eure Tagesordnung! Ach, jetzt ist schon wieder aus. War auch gar nicht so lustig. Scheiße, ich dachte, es wäre mal irgendwas Interessantes. Was machen wir denn jetzt? Frau Alsterwasser. Können Sie mal, vielleicht kann das Gerät noch was anderes. Da finden Sie vielleicht wissen Sie was. Köpfe, ja. Ja, das kann jetzt noch nicht eine halbe Stunde so weitergehen. Jo, also meine Herren, wenn Ihnen nichts einfällt, nicht? Ich würde vorschlagen, draußen ist so ein schöner Herbsttag. Und als ich klein war, nicht? Da sind meine Eltern immer mit mir in den Wald gegangen im Herbst. Wald? Und da haben wir Sporpakete gesucht. Ja, mal gucken, ob wir hier Wald überhaupt haben. Jo, suchen Sie doch mal einen Wald, fände ich jetzt gut, nicht? Nee, ist kein Wald. Also lassen Sie doch das mit dem Verkehrsdach. Das ist doch die... Frau Kommissarin, stört. Ja, liebe Hörer, wir können uns nur herzlich entschuldigen. Wir finden es selber nicht gut. Naja, in einer halben Stunde ist es vorbei, dann kommt die andere Sendung macht Musik. Habt ihr es überstanden? Das ist nicht witzig. So, jetzt habe ich, glaube ich, Wald gefunden. Ah, wir schlagen uns durchs Unterholz, nehme ich an. Ja, aber was ist das denn da drüben? Da steht ja jemand. Das sieht ja eigenartig aus. Ach, ist ein Mensch, jetzt erkenne ich es. Ach so? Ja, hallo? Jetzt passiert was. Ich glaube, jetzt geht die Sendung los. Ah. Ihr könnt wieder aufwachen zu Hause. Ich glaube, ich sehe schon. Ich glaube, da sind Stadtmenschen da herinnen im Wald. Ja, wir suchen was. Frau Alsterwasser hat es vorhin gesagt. Ich habe es nicht verstanden. Ja, wir suchen Sparpakete. Ja, das sind bei mir genau an der richtigen Adresse. Weil wenn man sagt, September, Herbstzeit, ja, da schießen es nur so aus, die Sparpakete. Entschuldigen Sie, guter Mann, sind Sie ein Förster? Ja, natürlich sieht man das nicht. Ich bin ja über und... übergrün bekleidet. Ja, Sie haben auch ein Försterhemd an, da kennt man es dann sofort. Ich habe mich also komplett in München beim Lodenfreiecke Rathaus eingekleidet. Und Sie tragen auch sehr festes Schuhwerk, das braucht man hier bestimmt. Ja, das ist von Adidas, ich will jetzt da keine Werbung machen, gell? Ja, ist schon passiert, macht aber auch nichts. Ja, und mein Janker ist von der Firma Distel in Landshut. Wie ist das jetzt mit den Sparpaketen? Ja, ich nehme an... Es passiert richtig was, toll. Ich nehme an, ihm war es jetzt viel zu langweilig daheim auf dem Sofa und da kommst du zu mir aussehen, um jetzt Sparpakete zu sammeln. Ja, da müssen Sie sich also an die Fichten halten, gell? Weil das landläufige Sparpaket wächst gerne unter einer Fichte. Aha. Ja, Fichten. Ja, das stimmt. Ja, und eher in Fußhöhe oder eher in Kopfhöhe? Ja, so Kopfhöhe wahrscheinlich nicht. Eher so Sparpaket, Kopfhöhe eher passt ja nicht. Eher achten wollen auf Kniehöhe so ein bisschen. Kniehöhe. Aber Fichten, ja. Fichten sind diese Sträucher mit den gezackten Blättern. Na, unter den mit Fichten den, wachsen eher den die... Mit den eckigen Beeren dran. Ja, an den Fichten wachsen eher die Koffer. Koffer? So, ja. Ah ja, Sparkoffer. Sparkoffer. Oder allgemeine ja. Koffer. Ja. Ja, der Samsonite-Koffer wächst ja eher unter diesen Ebenholzbäumen. Aha. Ja. Haben sich aber wahrscheinlich nicht sehr, sehr teuer. Das gibt es nur im Orient, glaube ich. Ja, das wäre jetzt ein bisschen zu weit. Und wir sind jetzt da hier in meinem Lieblingswald, den ich auch gerne verwalte. Das ist der Schurwald, gell? Schurwald? Ja, da kommt auch die berühmte Streichleberwurst vom Rehm her. 99 Pfennig die Dose, da möchte ich jetzt keine Werbung dafür machen. Sie sind mir ja so einer, Herr Förster. Was haben Sie denn da für eine Liste? Da sind ja lauter Firmennamen drauf. Ja, die muss Stecken ich jetzt Sie doch alle mal vielleicht noch, lieber weg. Ja, ich habe gehört, Sie kommen vom Radio und da soll ich jetzt... Och, Sie haben aber gute Schuhe. Kann, brauchen Sie denn bei der Arbeit man könnte so meinen, gute Sie Schuhe? Wären darauf vorbereitet gewesen, ja, dass ich kenne auch jetzt in Obertürkheim ein hervorragendes Lebensmittelgeschäft. Ja, jetzt mal vielleicht... Wie heißt das? Das heißt Dautl-Delikatessen. Gut, dann ist jetzt aber genug davon. Packen Sie die Liste mal weg. Wir wollen Sparpakete suchen. Ja, ich guter Mann. Die Sparpakete sind also von der Firma, von der Sparkasse gesponsert. Huch. Ja. Man kann sich ergehen. Und besonders schmackhaft und ergiebig ist das grüne Delikatess-Sparpaket. Ich gehe mal da drüben lang. Ja, gehen Sie mal. Ja, jetzt schauen Sie doch, da liegt doch eins vor Ihren Füßen. Was, Quatsch, das ist ein Haufen von einem Elch. Sparpaket. Ja, das ist ein Sparpaket, das ist natürlich... Gucken Sie doch hin. Das Sparpaket ist natürlich nicht dafür. Ja, das stinkt auch. Sie müssen es erst ausgraben. Ach, ja, so, genau, das ist soll da jetzt drin rumwühlen? Das ist wie ein Trüffel, verstehen Sie? Das guckt immer nur eine Spitze raus. Ich nehme an, ich darf kein Werkzeug verwenden, sondern muss mit der bloßen Hand daran. Ja, das, so schaut's aus, ja. Well... Das stinkt aber. Also ich helfe Ihnen mal, vielleicht können wir es einfach rausreißen. Machen Sie die Schale auch runter dann. Vielleicht ziehen wir mal gemeinsam dran. Jetzt sieht doch ganz gut aus. Ja, ihr seid so kräftige Mannsbilder, gell? Ja, was machen wir? Müssen wir jetzt aufmachen, oder? Jetzt machen Sie es einfach mal auf, gell? Stinkt das dann drinnen auch so eklig? Aber vielleicht könnt ihr mal die Frau Alsterwasser, ich glaube, ich darf doch familiär ganz so Radlermaß zu Ihnen sagen, Frau Radlermaß, oder? Jo, wenn Sie drauf bestehen, ich heiße von Radlermaß, wenn Sie das besser aussprechen können. Das ist mir gleich recht. Frau Radlermaß, jetzt packen Sie doch einfach mal das Sparpaket auf. Oh je, das ist kaputt gegangen. Naja, gehört ja nur der Wüstenfett. Aha. Das sieht aber komisch aus da drin. Da sind Brillengestelle drin. Ach so, ja, das ist ja schön. Ich dachte, da wäre was Interessantes drin. Wie heißen Sie eigentlich, Herr Förster? Ja, von und zu Angermeier. Von und zu Angermeier. Ich darf Sie wahrscheinlich Angermeier nennen. Ja, Sie können auch Horst Angermeier zu mir sagen. Horst. Ich sage Horstchen zu Ihnen, wenn es recht ist. Horsti. Wegen dem Hemd. Oder ja. So. Ja, aber da sind nur Brillengestelle. Horstchen. Das wissen Sie ja immer, wohin fliegt der schwule Adler, gell? Das kennen Sie? In seinen Horst? Ja, richtig, ja. Jetzt dürfen Sie zur Belohnung das Sparpaket ganz alleine aufmachen. Das ist toll. Natürlich passt das nur, wenn Sie gesagt hätten, zu seinem Horst. Zu? Verstehe ich nicht. Sie müssen wieder jeden einzelnen Witz hier... Ja, jetzt erzählen Sie uns doch mal, was finden Sie denn da in dem Sparpaket? Wie gesagt, Brillengestelle. Ah, das ist gut. Von Vielmann, glaube ich. So Kassengestelle, so Nulltarifbrillen. Die hat auch der Optiker Nägele übrigens. Hier habe ich einen gebauten Beitrag gefunden. Ah, einen selber gemachten Beitrag. Ich glaube, der hat sich da rein verirrt. Aha. Da haben Sie einen Packen Papier. Was ist denn das? Das sind so Formulare, also Moment, Kündigungsformulare, Vordrucke. Da können Sie beliebige Personen kündigen, auch in Firmen, die Ihnen gar nicht gehören. Oh, das ist ja sehr schön. Geben Sie mir mal gleich drei mit. Ja, wissen Sie schon jemanden, den Sie kündigen ja, wollen? Ja, mein Chef, meine Schwiegermutter und meine widerborstige Tochter, die mich nie küsst. Oh. Aha. Der wollte ich kündigen. Das sind ganz schön viele von diesen Kündigungsformularen. Ich glaube, so viele Leute haben gar nicht Arbeit, wie hier Kündigungsformulare drin sind. Nimmt jetzt zur Not einfach jeder mal 50 Stück Kündigungsformulare mit nach Hause. Mhm. Man weiß nie, wofür man es mal braucht. Tja, ja. Das weiß schon. Ja, das ist doch ein sehr ergiebiges Paket und jetzt gehen wir einfach weiter und suchen noch eins. Ja, vielleicht. Wenn da überall so ein Scheiß drin ist, dann macht mir das aber auch keinen Spaß. Ja, das ist jetzt da drüben. Es gibt ja sicherlich verschiedene Arten von Sparpaketen. Besser als im Studio zu hocken, nicht? Finde ich jedenfalls. Naja, also so als Abwechslung. Ein bisschen frische Luft und ist doch auch ganz spannend, so ein Sparpaket. Also jeden Tag muss man das nicht haben, so nach Sparpaketen zu suchen im Wald. Ist auch ziemlich schmutzig. Ja, aber man muss schon aufpassen, das ist eine gefährliche Geschichte, die Sparpakete zu suchen. Zum Beispiel da drüben, jetzt da unter dieser kleinen Latschenkiefer, da ragt ein lila Sparpaket so tückisch im Boden. Das darf ich Ihnen jetzt gerade mal zeigen, haben Sie mit, gell? Das lila Sparpaket. Das darf man praktisch auch nicht mit der bloßen Hand aufgreifen. Ist es ein giftiges? Ja, weil das ist auch giftig, das ist sehr giftig. Und da ist nämlich, das steht leicht unter Druck. Und wenn man dann mit einem scharfen Gegenstand gegen das Sparpaket kommt, da macht es. Und da kommt. Und da kommt ein das hätten Sie doch nicht demonstrieren brauchen. Da kommt ein widerlich stinkendes Gesäßpuder heraus. Der Zuhörer sieht das gar nicht. Das hätten Sie jetzt wirklich nicht zu machen brauchen. Ich gehe jetzt nochmal her und steche nochmal ein bisschen nein. Nein. Schlüssel. Lassen Sie mal. Vielleicht treten wir etwas zurück davon. Ja, sollen wir, während wir weitere Sparpakete suchen, vielleicht mal was natürlich, anderes einschließen. Ja, ich wollte nur noch anmerken, dass es bis uns bisher noch nicht gelungen ist, die Sparpakete zu züchten. Ich habe versucht, das in Schonungen und Hegungen und Regungen so anzulegen. Zu pflegen auch. Zu pflegen und etwas auch durch Liebe und Musikbeschallung, aber es hat alles nichts geholfen. Was hatten Sie denn für Musik verwendet? Vielleicht ja, ich habe da Sweet aus den 70er Jahren. Sweet? Ja, das ist noch während meiner Studienzeit aus Weinstefan. Habe ich das noch gehabt. Ja, vielleicht sollten Sie was Moderneres nehmen. Vielleicht irgendwie was ganz Aktuelles gerade. Ja, was von Reinhard May zum Beispiel. Ja, oder dass Sie... Ja, ich werde es mal probieren. Nicht, vielleicht wenn Sie mal... Naja, vielleicht gucken wir mal, was wir hier haben. Vielleicht hilft das ja. Vielleicht ist auch der Wald nicht feucht genug. Ich weiß nicht sonst. Ja, wir können mal den Wald gießen und so lange ein bisschen Musik machen. Genau, jetzt macht es mal einfach Musik. In unserem Garten hängt ein Meisenknödel an der Tanne, die ihre Zweige in den Himmel streckt. Da kommt der Meisenmann geflogen und er zeigt uns allen seinen Nachwuchs. Sie kakelen laut in ihrem Nest. Die Frau Meise gibt den Kindern Würmers, doch für den Mann, da bleibt kein Rest. Sei nicht traurig, kleiner Meisenmann, dass für dich nicht übrig bleiben kann. Deine Kinder haben Hunger, sie wollen essen, das darf man nicht vergessen. Man sieht den kleinen Meisenmann auf einem Feld, er zieht an einem Wurm, der hat sich in der Erde verknotet. Doch endlich hat er ihn bekommen. Da verfinstert sich plötzlich der Himmel und ein Mann mit einem langen Bart guckt aus einer Wolke und er hebt seinen Finger, den er hochgehoben hat. Sei nicht sauer, kleiner Meisenmann, dass du den Wurm nicht mit nach Hause nehmen kannst und mit einer Stimme ganz aus Samt. Ich komme nämlich vom Finanzamt. Und der Meiser kommt mit leeren Händen zu dem Nest da oben in der Tanne. Und die Kinder reißen ihre Schnäbel auf und Frau Meiser kommt im Dauerlauf. Doch als sie ihn dann erblickt, ohne Futter in der Einkaufstüte, da hat sie ihn voller Wut in seinen Hintern gepickt. Sei nicht sauer, kleiner Meisenmann, dass das eben doch nicht alles so sein kann. Daran hat sie sich gewöhnt, du bist eben doch nur ein Meisenmann. Wenn hier jemand lacht, der kriegt gescheuert. Das ist ja furchtbar. Da haben wir offenbar genau die richtige Musik getroffen, Herr, überall sprießen. Herr Oberförster Angermeier. Ja, also ich bin begeistert. Das ist so eine ganze Wand, die wie da um uns aufreißt. Die Pilze, nicht? Schießen die Sparpakete hier aus dem Boden. Oh, sagen Sie, Herr Angermeier, meinen Sie, wir kommen hier noch lebend raus? Hoppla. Ja, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie da diese Helge Schneider-Musik da angedreht haben, weil also so sind ja die noch nie ausgeschnackelt, die Sparpakete. Das ist ja ein Wahnsinn. Man kann überhaupt keine Bäume mehr sehen. Es ist alles voller komischer Dinger. Ja, sehen Sie mal da hinten. Unheimlich, finde ich. Sehen Sie mal da hinten das Braune da. Das sieht aus wie ein Kaninchen und bewegt sich auch. Ja, das ist... Das liegt, glaube ich, daran, dass es ein Kaninchen ist, Herr Finskei. Ja, das ist kein Kaninchen, sondern das ist die normale Rammelkiste, habe ich sie getauft, auch volkstümlich Vulgaris, Vulgaricus, Vulgarica. Aha. Ja. Jo, das ist sehr vulgär, finde ich auch. Ja, und das ist dieses Sparpaket auf vier Beinen, das hoppelt durch die Wälder und beißt dicken nichts an den Wanderersleuten, einfach die Gesäßtaschen hinten heraus. Das ist ein Raubsparpaket. Ja, das ist ein Raubsparpaket. Himmels Willen. Was es nicht alles gibt. Ja, ja. Aber die Sparpakete hier ernähren sich doch nicht von irgendwelchen Leuten, oder? Ein bisschen groß, finde ich. Ja, sagen Sie mal, Herr Oberförster, haben Sparpakete eigentlich auch natürliche Feinde? Ja, freilich zum Beispiel der sogenannte Schwarzkittel. Huch, aha. Ja, volkstümlich Wildsau genannt. Der frisst. Ach so, ja. Also die Wildsau, der Schwarzkittel. Die Wildsau ist der hauptsächliche Feind des Sparpaketes. Aha, ja, und der frisst das dann auf, der Wildsau-Schwarzkittel. Ja, und zwar immer mit einem Haps weg. Einfach. Ja. Ist ein großes Sparpaket. Muss ja eine riesen Wildsau sein. Ja, die Wildsau ist nicht nur selber wohlschmeckend, sondern ihr schmeckt auch das Sparpaket. Ach, gucken sehr Sie gut. mal, da scheißt eins von den Sparpaketen. Das heißt, glaube ich, im Jägerlatein, Verlosung. Verlosung heißt das, was beim Sparpaket aussieht. Das ist ekelhaft. Das ist das sogenannte Tombola-Exkrement. Ja, sieht auch aus wie so eine Bude auf dem Jahrmarkt. Kann man da auch was gewinnen dann bei der Verlosung? Sie können ja mal loskaufen, das stinkt aber. Ja, Mineralien, Nitrate, Meersalze sind hauptsächlich zu gewinnen. Das ist interessant. Und da wachsen dann wiederum die Schwammerl gut drauf. Ja, das wurde hin. Ein richtiger ökonomischer Kreislauf. Ja, das Sparpaket ist also doch gewinnbringend für die Flora und Fauna unserer deutschen Wälder. Ich bin euch sehr dankbar dafür. Und ich finde es auch so gut, dass jetzt da 100.000 Sparpakete herangewachsen sind. Wir müssen uns natürlich noch überlegen, wie wir hier rauskommen. Es ist jetzt ein Wald um uns entstanden aus Sparpaketen und da ist überhaupt kein Durchkommen. Aber wissen Sie, was ich ja noch nie gesehen habe? Da hinten ist ja ein riesengroßes Sparpaket herangewachsen in ganz rabenschwarzer Farbe. Also da wäre ich jetzt schon mal neugierig, da hinzugehen und das aufzumachen. Da ist ja auch eine Tür dran. Da ist das was Neues. Natürlich. Wenn es das noch nicht gibt, dann wird es vielleicht nach uns benannt. Das ist mir vollkommen neu. Würde es mal Helge Schneider vielleicht Sparpaket nennen, oder? Ja, oder Vulgaris Finskaiensis oder so. Ah, ja. Vielleicht. Das fände ich gut. Finskai, genau. Ja, dann sind Sie mit meiner Meinung, Herr Finskai. Alsterwasseriensis. Ja, ich würde sagen, wir sind da schon in der Überzahl. Moment, ich glaube, wir können uns die Diskussion sparen. Wir können uns das sparen. Das ist eine riesen Etikette, da ist ja dran. Da steht ja drauf, das heißt. Ja, wie heißt es? Da steht Kultursparpaket, steht da drauf. Huch. Da gehen wir jetzt einfach mal hin und machen und backeln es mal ein bisschen aus. Das ist aber groß. Und dann mache ich jetzt einfach mal den Deckel vielleicht, auf. Vielleicht ziehen wir mal alle zu gemeinsam dran. Geht nicht auf. Oh. Mist. Nein, das ist ja. Jetzt probieren wir es nochmal. Alles ist offen und? Pui. Gar nichts drin. Oh. Das ist leer. Nein, das ist ja. Ja, da unten ist ein ganz kleines Paketchen. Ein winzig kleines Paket. Das ist ungefähr so groß wie ein ganz kleines Päckchen. Voll niedlich. Kommen Sie ran, Herr Finskai. Es reicht gerade, ich hab's. Ach, das ist ja winzig. Vielleicht, sonst hätte ich es dann am Seil runterlassen können. In das ist ja höchstens so groß wie ein Matchbox-Autoschachtel. Machen Sie es mal auf, ich traue mich nicht. Sie sind ja, der Förster. Ich mache es mal auf. Ja, und? Oh, da ist auch leer. Die Matchbox-Autoschachtel hat einen doppelten Boden unten drin. Das sehen Sie so auf Anhieb. Ja. Ich habe den Verdacht, da hat jemand was zu verbergen. Da ist tatsächlich ein doppelter Boden. Ich mach's auf. Hallo. Oh, da ist ja ein winzig kleiner Schachtel. Herr Angermeier, Sie schon wieder. Oh nein. Ach Gott, da ist ja... Ach, der A. Der A ist da drin. Muss das sein? Ja, A, was machst denn du da in der... Machen Sie es doch schnell wieder zu, Herr Angermeier. Das ist doch das Beste. Machen Sie es wieder zu. Ja, ich mach's wieder zu. Aber jetzt ist es weg. Und das ist, ja, das ist eine winzig kleine Schachtel, da steht Aspekte drauf. Das ist ja... Und das in dieser riesen... in dem Kultursparpaket. Das ist aber... Ich muss sagen... Ist ja nicht viel, gell? Ne, es interessiert mich allmählich vielleicht doch, was da los ist. Also normalerweise ist es immer ganz amüsant, was passiert, wenn der A auftaucht. Ja, also von mir aus könntest du den A doch mal auslassen. Dann ich habe keine das... Lust. Ja, ich habe auch keine Lust, aber wir haben ja eine gewisse Verpflichtung, hier eine lustige Sendung zu machen. Ich habe aber echt... bitte macht, was ihr wollt, aber ich gehe dann so lang. Erfahrungsgemäß war es immer ganz, zwar ziemlich nervig und anstrengend, aber immerhin amüsant, wenn A aufgetaucht ist. Finde ich zwar nicht, aber von mir aus. Wenn in dem Kultursparpaket schon sonst nichts drin ist, dann sollte man das auch schon mal anhören, was da die unsere Aspekte uns zu sagen haben. Ich glaube, da müssen wir durch. Ich zahle ja schließlich auch Gebühren. Dann lassen wir ihn jetzt raus oder nicht? Jetzt lassen wir ihn raus. Macht da mal jemand auf? Ja, ich mach das nicht. Männer, also nee, wirklich. Jetzt lass doch mal das Kind da raus. Machen Sie es doch, Frau Alsterwasser. Ja. Ich hab keine Lust. Jetzt komm mal, mein Kleiner, komm. Na endlich, das ist eine Unverschämtheit. Ich habe euch genau gesehen vorhin. Blöden. Dann seid ihr genauso bescheuert. So Kleiner, was machst denn du da in dem Aspekte-Schachtel da drin? Wie bist denn da reingekommen? Das geht dich überhaupt nichts an. Ja, doch schon. Ich habe dich ja schließlich rausgelassen. Nee, die Frau hat mich rausgelassen. Ja, dann red doch mit der Frau. Die fragt ja nicht. Ja, Frau Radlermaß, fragen Sie halt dann nochmal. Wie bist du denn in die Schachtel da reingekommen, mein Kleiner? Hm? Weiß ich auch nicht. Die haben mich festgenommen und dann verpackt. Jo, also das möchte ich ja schon bei der europäischen Gemeinschaft. Da bei dem A unten in der kleinen Schachtel war eine noch kleinere Schachtel drin. Nee, da ist keine Schachtel, da ist nichts. Ich hab's gesehen, aber... Stimmt nicht! Nein! Lüg mich nicht an, überhaupt nicht! Du sollst mich nicht anlügen. Da war eine noch kleinere Schachtel in der kleinen Schachtel im Kultursparpaket. Gar nicht! Das sieht aus wie eine Miniatur-Videokassette. Das hört ihr nicht! Ja, zufällig habe ich eine Miniatur-Videorekorder bei mir. Sollen wir uns das mal ansehen? Ja, ich finde, wenn der Kleine das nicht leiden kann, dann nur zu. Immer rein damit. Schalte mal das Gerät ein. Wenn du blöde Erwachsene. Den hab ich gemacht. Mhm. Was ist das denn? Ich glaube, also nee. Ja, das ist ja eine rechte Sauerei. Ist der Schweinkram ist da. Du fängst gleich mal eine. Jo, von mir auch, du. Und von mir kriegst auch noch gescheite drum, Fotzen, du. Meine Hals. Au! Ich hab doch die Au! Also, A, wo hast du das denn her? Das muss verboten werden, so ein Schweinerei da. Ich hab dich selber gewarnt. Das sag mal, das ist ja total unanständig. Gemein, das ist nicht. Wie hast denn du das gemacht? Das sind alles Knetmännchen. Ach so, das sind aber täuschend echt nachgemachte Knetmännchen. Ja, ich hab mir das angeguckt, wie es geht, und dann habe ich Knetmännchen gemacht. Ja, woher weißt denn du, kleiner jugendlicher Rotzlöffel, das, wie die Erwachsenen das da so treiben? Ja, das kommt vom Bravo-Lesen, glaube ich. Nee. Ja, dann sag mal, wo hast du das her? Sag ich nicht. Ah. Jetzt sag schon, sonst hau ich dann noch meine runter. Los, raus mit der Sprache. Ich habe bei meiner Freundin geguckt. Ja, was? Wie? Ja. Wie hast du da, wohin? Wohin hast du denn da geguckt? Das sage ich nicht. So, und dann hast du da draus Knetfiguren geknetet. Ja. Abgeknetet. Ja. an diesen Filmen gemacht. Ich habe auch einen Preis gewonnen. Was? Für so eine Sauerei gibt es einen Preis. Bester Kinderporno. Bester Kinderporno? Ja. Ich bin jetzt ein Star. Sein Schweinskram ist nicht zu fassen. Wenn er mich nochmal verhaut, sag ich's im Spiegel. Also, das ist ja dann doch schon ein Verdienst und das... Und das verschlägt man Sie, dann, Herr Angermeier, finden ja, Sie. Ja, ich glaube, da haben wir dem Kleinen bitter Unrecht Ich habe mir das jetzt die ganze Zeit genauer angeschaut und das ist zwar sehr gut gemacht, aber moralisch verwerflich. Ja, aber es ist immerhin von einem kreativen, kleinen, jungen Menschen gemacht. Ja, das wird ein großer, kreatives Arschloch. Also ich bin völlig erschüttert. Aus Klebgummi, Herr Fitzkei, könnten Sie sowas? Na, natürlich könnte ich das nicht. Ich zolle da auch Respekt. Ja, aus der Heidenarbeit, nicht bloß schade, dass er nicht andere Sachen geknetet hat. Ich glaube, das ist zwar... Ja, sag mal, hättest du nicht, sagen wir mal, einen Märchenfilm kneten können, oder? Ist doch ein Märchenfilm. Ich als Oberförster... Das ist ein Witzchen und das ist der große Bitte Wolf. Sieht aber doch anders aus. Also ich als Oberförster sag ja, das ist zwar eine Schweinerei, aber schon irgendwie ist er Kunst, glaube ich schon. Also ich finde, wir müssen das jetzt vernichten. Ja, und das Kind am besten gleich mit. Na, den könnten wir ja nach Belgien verkaufen. Nach Belgien? Ja, ich kenne da den Herrn. Ich kenne da einen super. Also diese Oberförster? Ich kenne da einen wunderbaren Forst, der hat mal bei mir Forstlehrling gemacht. Ja. Der heißt Schlimm van der Finger, den könnten wir den verkaufen. Dann könnten wir den unterschieben. Ja, ich glaube nicht, dass jemand sowas da kaufen will. Ich kenne einen, der heißt Mies van der Hohe. Ist das derselbe? Ja. Nicht? Mies van der Rohe ist ein ganz anderer. Aha, aber auch ein... Auch ein schlimmer Finger, ja. Sozusagen. Ja, wir könnten es versuchen. Mein Paket haben wir hier schon. Vielleicht können wir es einfach abschichten. Ich habe einen Kollegen in Belgien, der heißt Adrian van der Biest. Ah, vielleicht können wir über den irgendwas deichseln. Meinen Sie, der ist dafür zu haben, für sowas? Also, das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, weil das Kind ist ja nicht so... Sieht ja nicht unbedingt gut aus und... Du, erklär mir doch mal, worum es hier eigentlich geht. Ich verstehe gar nichts. Das verstehst du noch nicht, du bist noch zu klein. Da komme ich doch gerade erst her, aus Brüssel. Ja, ich glaube, wir könnten uns jetzt einmal... Haben Sie mich verpackt in das Kultursparpaket? Wir könnten uns mal so einigen. Ich nehme einfach die Kassette, nehme ich mal mit nach Hause. Auch für die Kinder so. Was wollen Sie denn mit der Kassette, bitte schön, Herr Angermeier? Ich kann mir das schon vorstellen. Es ist dann bald wieder Winter und ja, brauchen die dann was. Da kommen die lange Nächte im Forsthaus und dann ist es gut, wenn man so eine Knetmassen-Sauerei-Unterhaltung hat, um sich etwas zu wärmen. Also ich verurteile das. Ich werde das auch noch öffentlich als Presseerklärung rausgeben. Ich bin zwar nicht im Dienst, aber ich würde sagen, ich nehme die Kassette nicht. Und na, die nehme ich. Dann ich nehme die jetzt, damit da keiner Unfug mitmacht. Geben Sie her. Das ist solche Sauerei, die muss ich schützen vor der Öffentlichkeit. Geben Sie diese Kassette jetzt her. Nein, das ist meine. Das ist meine Kassette. Meine Kassette. Ich mag die Kassette. Ich will sie haben. Mit nach Hause. Ich nehme die Kassette. Ich krieg's da Watschi von mir. Ich nehme die Kassette für Sie. Scheiß Erwachsene, überhaupt für die Kinder, wenn sie was wollen. Herrschaftszeiten. Da können wir uns jetzt vielleicht mal gütlich einigen. Das Kind hat ja irgendwie recht. So geht's ja auch nicht. Vielleicht sollen wir es am besten doch vernichten. Und dann tun wir so, als wäre nie was gewesen. Na, das brauche ich nur als Beweismaterial. Ich nehme die Kassette mit nach Hause. Also, würde ich sagen, jetzt verpacken wir erstmal dieses lästige Kind in der Kiste wieder und schicken das zu diesem Herrn Fing van der Schlimmer. Van der Biest. Van der Biest, genau. Ja. Der wird schon wissen, was er damit machen soll oder kann. Der Herr Schlimm van der Finger ist auch eine zuverlässige Adresse. Ja, mir egal. Hauptsache, dieses nervige Kind kommt jetzt hier. Ja, Schlimmer, der kann halt auch nicht sein. Ja, es stopft halt wieder rein in die Schachtel, aber die Videokassetten bleibt da. Blödmann, auf! Nein, meine... So, die ist ruhig. Und die Kassette, das müssen wir uns jetzt auch noch irgendwie einigen vielleicht. Das ist Sprengstoff, das ist sozialer Sprengstoff, wenn das an die Öffentlichkeit kommt. Ja, das nehme ich gleich mit nach Hause, das muss ich vor den öffentlichen Augen bewahren. Ja, wenn Sie mal wüssten, was Sie sich da für eine Bürde aufladen, dann könnte man darüber reden. Ja, ich, Horst von und zu Angermeier, werde diese Bürde zu tragen wissen. Ah. Na gut, dann nehmen Sie es mal mit. Und jetzt will ich endlich mal wieder einen Beitrag hören, jetzt wird es nämlich langweilig. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir könnten mal versuchen, aus diesem Wald zu entkommen. Aber wie? Ja, das schalten uns doch einfach das Gerät aus. Ja, das war es schon wieder. Eure Tagesordnung geht zu Ende. Ja, endlich ist vorbei. Und mitmacht hat neben mir stehend der Kai Schreiber. Dann der Sven Saale, die Caroline Herter und der Clemens Kieser. Alias Horst von und zu Angermeier. So, und wir sagen jetzt natürlich alle tschüss. Tschüss. Und haben natürlich noch ein Motto auch in petto. Und Motto zwar petto. Das Motto der heutigen Sendung war eure Sparverordnung. Aber das habt ihr euch natürlich schon gedacht. Und Herr Oberförster, vielleicht noch ein Schlusswort. Weitmännischen Tipp. Ja, ich hätte gerne einen weitmännischen Tipp noch losgeworden. Und zwar, passt recht gut auf. Ich sag's bloß einmal. Die Buche sollst du suchen. Unter die Eiche sollst du seichen. Schönen guten Abend.